Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 3. Hallo und guten Morgen, Freunde, überall auf der Welt. Es ist so schön zu hören, dass Gott in Nationen wirkt, in denen ich noch nie war. Das ist aufregend. Wir haben besprochen, dass Sosthenes den Brief gemeinsam mit Paulus geschrieben hat. Schau, was er jetzt sagt. Gerichtet an die Gemeinschaft Gottes in der Stadt Korinth. Hier steckt eine große Wahrheit drin. Zuallererst schreibt Paulus diesen Brief an die Gläubigen und nicht an die Leiter. Warum ist das so wichtig? Weil uns das zeigt, wie Paulus die Gemeinde verstand. Paulus verstand, dass die Gemeinde aus Menschen und nicht aus Leitern besteht. Jede Anweisung, die er gab, gab er nicht den Leitern, er gab sie einfach den Menschen. Und später im Brief lesen wir, wie er darüber spricht, dass die Menschen andere korrigieren sollten. Er erklärt das im 5. Kapitel. Was machen wir heute? Die Leiter korrigieren die Menschen. Aber das war nie so in der frühen Gemeinde. In der frühen Gemeinde korrigierten sich die Menschen gegenseitig. Wir sehen hier, dass Paulus nicht an eine Hierarchie, sondern an die Menschen schrieb. Er sagt noch etwas anderes. Er sagt, an die Gemeinde Gottes in der Stadt Korinth. Für fast mehr als 300 Jahre hatte die Gemeinde keine Gebäude. Und genau hier sehen wir, dass sie in der Stadt, in der ganzen Stadt verteilt waren. Sie trafen sich in unterschiedlichen Häusern. Das wahre Verständnis einer Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern Menschen. Das zeigt uns Paulus genau hier. Und dann sagt er etwas so Tiefes und Einfaches. Denn ihr seid rein gemacht worden, abgesondert in dem einen gesalbten Jesus. Wie kann Paulus so etwas schreiben? Wenn du den restlichen Brief durchliest, sprechen Paulus und Sosthenes über ihre Sünde der Unmoral, ihre Sünde des Götzendienstes, darüber, dass sie ihre Brüder ignorieren. Jede Sünde, die du dir vorstellen kannst, war in der Gemeinde zu finden. Und doch spricht Paulus darüber, dass sie rein gemacht wurden. Schau, mein Freund, du bist nicht rein, weil du rein lebst. Du solltest rein leben, weil du rein bist. Erkennst du den Unterschied? Religion sagt, lebe rein, dann bist du rein. Aber die Wahrheit des neuen Bundes ist eine andere. Du bist rein wegen dem, was Jesus getan hat. Und weil Jesus dich vollkommen rein gemacht hat, darfst du jetzt lernen, rein zu handeln. Freunde, wie oft habe ich euch schon erklärt, dass ihr immer nach eurer wahrgenommenen Identität handeln werdet. Paulus hat das verstanden, deshalb hat Paulus sie auch nicht getadelt oder korrigiert. Paulus begann, sie zu erinnern, wer sie in Jesus Christus wirklich sind. Wenn Menschen mit Unreinheit kämpfen, müssen sie als erstes wissen, dass sie bereits rein gemacht worden sind. Wenn sie sich im Herzen als rein sehen, werden sie auch rein handeln. Aber wenn sie in ihrem Herzen nicht einmal glauben, dass sie rein sind, werden sie nie in der Lage sein, rein zu handeln. Und dann sagt er, denn du bist durch den gesalbten Jesus abgesondert. Du bist nicht abgesondert, weil du so toll bist. Du bist nicht abgesondert, weil du so viel gefastet und gebetet hast. Du bist nicht abgesondert, weil deine Werke so perfekt sind. Nein, nein, nein. Du bist abgesondert in Jesus. Wenn wir diese Wahrheit einmal verstehen, werden wir anders leben. Schau mal, wie er fortsetzt. Ich liebe es, wie die Passion-Übersetzung es ausdrückt. Und Gott hat euch eingeladen, sein ergebenes und heiliges Volk zu sein. Ich sag dir, warum ich das so mag. Denn lange bevor ich die Passion-Übersetzung überhaupt gefunden habe, habe ich den Menschen Folgendes gelehrt. Alles, was im alten Bund Gesetz war, ist im neuen Bund zu einer Einladung geworden. Da ist ein riesiger Unterschied, ob ich auf bestimmte Weise leben muss oder ob ich eingeladen bin, auf eine bestimmte Weise zu leben. Ein großer, großer Unterschied. Paulus will damit sagen, dass Gott uns einlädt, sein heiliges Volk zu sein. Ich habe eine Frage. Hast du auf die Einladung Jesu reagiert, sein heiliges Volk zu sein? Bist du derjenige, der für ihn abgesondert lebt, weil er dich dazu eingeladen hat? Wir müssen verstehen, dass diese Einladung zu meinem Besten ist, damit ich dieses unglaublich tolle Leben in Gott haben kann. Dann werde ich die Einladung gerne annehmen. Das wahre Christentum des neuen Bundes ist eine Einladung, kein Gesetz. Morgen werden wir diesen Vers beenden. Bis dann, Leute!